aller Hilfe unerreichbar und vom allgemeinen Mitleid vergessen, zählt er in diesem Ort der Verdammnis 490 grässliche Tage an den kümmerlichen Broten ab, die ihm von einer Mittagsstunde zur anderen in trauriger Einförmigkeit heruntergereicht werden.